Podcast Doktor. Seine Scratch Cat. Warum SCA? Ja. In the area. Aha. KFSCA, was sich auf deinem Player dreht. Wenn du die erste Zeile hören willst, bist du leider zu spät. Doch lausch trotzdem weiter, bounce mit uns, bis sich alles bewegt. Wie als wärst du als Kiddy mit Pillen auf der Love Parade. Bei uns ist eh zu spät und genau deswegen leg ich Wert auf gepflegten Umgang und stets eine Platte, die sich dreht. Auch wenn ich oft nicht rangehe, weil ich mein Handy verleg, chill ich wann immer ich kann im Studio und bleib up to date. Wie auf NTV kriegst du meine Texte im News-Ticker. Du kannst dein Battle rausklatschen, doch meine Crew ist bigger. Und bleibt es auch egal, was du dagegen unternimmst. Ich hab meine Strophe aufgenommen, wenn du erstmal beginnst, dir dein Mikro zu richten, ob die Charakteristik stimmt. Ich ruf dich an und weiß, dass ich auch jetzt noch richtig gut klinge. K-Rocks auf SCA Beats geht einfach unter die Haut und nimmt dich mit wie aus Holland, das allerbeste Kraut. Das allermeiste staut sich bei mir auf, wenn ich keine Beats höre. Wenn ich dann einen krieg, wird gerappt, darauf kannst du schwören. Ihr habt 112 nicht im Handy und werdet von uns geburnt. Wenn ihr es nicht checkt, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ich zieh ne Spur durch meine Homebase, unser Zeichen im Gelände. Pumpe Beats durch eure Gassen und schreib Sande an die Wände. Heb die Hände, schreit der Bass und mein Scratch geht voll den Vader. Ist ihr das zu stark, bist du zu schwach, in dem Fall see you later. Denk mal nicht, ich schreib aus leichten dünne Phrasen aufs Papier. Doch bei mir heißt Piano Forte nicht schnelles Klavier. Schlage vor und nicht Seiten an, ich kann's mir leisten, Mann. Wirf die Angel aus, be careful, da hängt bald ein Haifisch dran. Mach die Augen und die Ohren auf, mein Rhythmus ist die Tugend. Ich begründe heute amtlich neues Movement für die Jugend. Herzlich willkommen in der Konferenzschaltung. Ihr Klingelton-Fetischisten, macht die Pins und fallt um. Eure Punchline ist noch lahmer als die deutsche Verwaltung. Na fein, lasst besser sein, ich nehm's euch auch nicht krumm. Werft die Worte um die Ohren, halt dich somit auf Distanz. Nenn mich Newgrid from the Box, wenn ich zu deinem Distanz. Ist ganz und gar unmöglich, doch ich muss mich profilieren. Denn als Rapper tut das Not, hör ich die Rapper proklamieren. Lass mich Letter buchstabieren und geh dann betroffen heim. Deine Schranken sind geschlossen, doch das Gleis muss offen sein. Achtung, Achtung, hier kommt ein TGV-Express. Tritt zwei Schritte zurück, break the beat und Flex, yes. Ihr wollt K-Rocks, wie er ist, dann seid euch gewiss, dass ich euch reinsprichwörtlich auf euren Battle-Quatsch piss. Fühlt euch von mir ruhig gedisst und labert weiter viel Mist. Wir nehmen Tracks auf und euer Leben bleibt eben trist. Ihr werdet bis zum Exzess von uns wieder geflasht. Ihr kriegt den Text, der euren Kopf nicht schnell wieder verlässt. Wie eure meinen, Leute meinen, dass wir über Beute reimen. SCA, die Jäger, soll ich meine Leute zeigen? Ich will wahrlich nicht zum nächsten Mal das Rap-Ding beschwören. Und wie schön ist es tagtäglich, Boom-Bap-Rap zu hören. Aber wenn doch nun mal all der andere Scheiß mich nicht berührt und ein Snare auf 2 und 4 bei mir zum Kopfnicken führt, ja dann sag ich dir eines. Na was? Ist doch wohl ganz klar, aha, dass wir ganz weit vorn sind. Ja. Seine Klappart ist im Kleinformat. Call me Ilkin Demos.